Der heutige Predigttext, der steht in Lukas 6 in den Versen 43 bis 45. Ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte und ebenso wenig trägt ein schlechter Baum gute Früchte. Jeden Baum erkennt man an seinen Früchten. Von Dornbüschen pflückt man keine Feigen und von Gestrüpp erntet man keine Trauben. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Wir sind ja aktuell in einer Predigtreihe durch das Lukas-Evangelium. Und wir schauen uns dabei so einige Stellen an, in denen Jesus Christus zu seinen Jüngern spricht. Er erzählt ihnen und erklärt ihnen, was es eigentlich bedeutet, ein Jünger Jesu zu sein, was es bedeutet, ein Nachfolger Jesu zu sein oder auch, wie wir heute sagen, ein Christ. Und was es auch bedeutet, im Alltag als Christ zu leben. Und da haben wir uns in den letzten Wochen schon so einige, wie ich finde, herausfordernde Stellen angeschaut und angehört. In einer Predigt, ich erinnere mich, da sagte Jesus zu seinen Jüngern: Ihr könnt nur ein Reich in eurem Fokus haben. Also entweder ihr lebt für das Reich Gottes, für das, was Gott möchte, was Gottes Wille ist, oder für irgendwas anderes, für euer eigenes Reich, für euer eigenes Leben. Und Jesus forderte von seinen Jüngern oder forderte sie heraus, doch Gottes Reich in den Fokus zu nehmen. Letzte Woche ging es dann unter anderem um einen sehr bekannten Vers, von dem Steffen gesagt hat, ist wohl einer der meist missverstandenen Verse der Bibel. Richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Und wir haben gehört, was Jesus damit ausdrücken wollte. Er meinte nicht, dass wir Christen überhaupt nicht mehr urteilen sollen. Im Gegenteil, es wäre wahrscheinlich ziemlich tragisch, wenn die Jünger Jesu nicht wüssten, was Gottes Wille ist, was Gott eigentlich möchte, und wenn sie nicht beurteilen könnten, was gut ist und was schlecht ist. Nein, aber Jesus ging es darum, natürlich, dass wir in allererster Linie uns selbst beurteilen, auf uns erstmal schauen, diesen Balken aus unserem eigenen Auge herausziehen, bevor wir uns an den Splitter unseres Bruders, unserer Schwester machen. Und im heutigen Predigttext führt Jesus dieses Thema weiter aus. Er schult seine Jünger und er möchte ihnen erklären, wie sie richtig beurteilen können, wie sie lernen, zwischen Gutem und Bösem zu unterscheiden. Und das, wie gesagt, zuallererst einmal bei sich selbst. Und dann in Demut und Liebe vielleicht auch in angemessener Weise bei den Glaubensgeschwistern. Und deshalb lasst uns einmal in den Text schauen, was Jesus heute in seinem Wort offenbart. Jesus beginnt seine Rede mit einem Bild oder einem Gleichnis. Das Bild von dem Baum und seinen Früchten. Vers 43. Ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte. Und ebenso wenig trägt ein schlechter Baum gute Früchte. Ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte und ebenso wenig trägt ein schlechter Baum gute Früchte. Ein relativ simples Bild, würde ich mal behaupten. Und doch ist es gut, das noch einmal kurz durchzugehen, was Jesus hier wirklich für ein Bild in den Köpfen seiner Jünger aufmalt. Jesus macht zwei Aussagen. Erstens: Wenn ein Baum gut ist, wenn er gesund ist, dann bringt er keine schlechten Früchte. Also wenn wir mal einen Kirschbaum nehmen, wenn er gut und gesund ist, wenn er tiefe Wurzeln hat, wenn er genug Nährstoffe hat, wenn er genug Wasser und Licht bekommt, dann werden die Früchte auch gut sein. Sie werden nicht schlecht sein. Und umgekehrt, die zweite Aussage: Wenn ein Baum schlecht ist, wenn er in seiner Wurzel verfault ist oder von Würmern zerfressen wird oder was auch immer, dann werden die Früchte auch nicht gut sein. Also letztlich, das Innerste des Baumes, wie der Baum ist in seinem Zustand, das ist wichtig für die Früchte. Ein guter Baum bringt keine schlechten Früchte und ein schlechter Baum bringt keine guten Früchte. Ziemlich klare, einfache Aussage. Und in Vers 44 weitet Jesus das Bild noch so ein bisschen aus, macht aber eigentlich wieder die gleiche Aussage. Dort sagt er, jeden Baum erkennt man an seinen Früchten. Ja, wie wir es gerade uns nochmal vor Augen gemalt haben. Von Dornenbüschen pflückt man keine Feigen und von Gestrüpp erntet man keine Trauben. Also, wenn wir einen Baum sehen mit vielen Orangen, dann ist das kein Birnbaum, sondern eben ein Orangenbaum oder Strauch. Und wir sehen auch, wenn wir viele Früchte sehen, dass der Baum gesund ist. Das ist diese ganz einfache Aussage von Jesus. Wir erkennen einen Baum an seinen Früchten. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht und möchte die Frage stellen, wer kann mir sagen, was das für ein Baum ist? Vielleicht haben wir hier so ein paar Experten unter uns. Apfelbaum, ja, könnte vielleicht auch was anderes sein. Kirsche, Pflaume, Birne. Wir wissen es nicht so genau, wenn wir mal aufs nächste Bild gehen. Erkennen wir es vielleicht schon genauer? Auch nicht so richtig, Zwetschgen habe ich gehört. Ja. Und wenn wir aufs dritte Bild gehen, dann wird jedem klar, was wir haben. Wir haben einen Apfelbaum. Und Jesus gebraucht hier so ein alltägliches Bild, was wirklich jeder Mensch versteht, was auch jedes Kind damals wie heute versteht. An den Früchten erkennen wir den Baum. Wir sehen, ob der Baum gesund ist, ob er krank ist. Wir sehen, was für ein Baum das ist. Und ich glaube, wir haben das Bild jetzt soweit verstanden. Aber jetzt ist natürlich die Frage, was will Jesus denn damit aussagen? Was meint er damit? Und für diese Antwort schauen wir wieder in den Bibeltext, in den letzten Vers, Vers 45. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er auch. Eben noch hat Jesus davon gesprochen, dass der Zustand des Baumes maßgeblich ist für seine Früchte. Wenn der Baum gesund ist, sind die Früchte auch gut. Wenn der Baum mickrig ist oder wenn wir schlechte Frucht haben, kaum Ernte, dann wissen wir, der Baum ist krank. Und jetzt zieht Jesus diesen Vergleich und er sagt, wenn wir es runterbrechen, der Mensch ist wie ein Baum. Der Mensch ist wie ein Baum. Er nimmt dieses alltägliche Bild und stellt folgende Behauptung auf. Genauso wie beim Baum mit seinen Früchten, so produziert auch der Mensch das, was in seinem Herzen ist. Das, was im Herzen ist, das kommt heraus. Die Früchte sind davon abhängig, wie es im Herzen eines Menschen aussieht. Also mit Früchten sind gemeint Gedanken, Worte, Taten. Unsere Gedanken, Worte und Taten sind abhängig vom Zustand unseres Herzens. Und er sagt, wenn das Herz voller Bösem ist, dann sind auch die Früchte letztlich böse. Ja? Der Mensch denkt in seinem Herz, wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er auch. Und das ist, ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber letztlich ist es eine fundamentale und tiefgreifende Aussage, die Jesus hier macht. Ich würde mal behaupten, dass wenn man eine Umfrage machen würde in Deutschland oder weltweit, ist eigentlich egal, und fragen würde, was denkt ihr, ist der Mensch in seinem Wesen, in seinem Herzen, in seinem Innersten, Seele, wie auch immer man das nennen mag, ist der Mensch gut oder ist er schlecht? Ich glaube tatsächlich, dass die meisten antworten würden, dass wir Menschen zwar Fehler machen, dass wir nicht perfekt sind, aber grundsätzlich sind wir eigentlich gut. Wir sind gute Menschen. Ich glaube, gerade hier im Westen haben wir diese Ansicht. Wir sind eigentlich gute, gebildete Menschen. Wir machen Fehler und es gibt auch so ein paar, also so Mörder, Sexualstraftäter, die IS-Kämpfer, ja, das sind so wirklich böse Menschen. Aber wir sind eigentlich ganz gut. Ich habe das auch lange so gesehen in meiner Jugend. Ich dachte, ja, im Vergleich zu anderen bin ich ein ganz guter Mensch. Habe zwar auch so meine Fehler, aber unterm Strich, ja. Und auch die großen Philosophen der Menschheit haben letztlich eine ähnliche Ansicht. Ein Sokrates. Er behauptet, der Mensch ist an sich gut. Wir machen zwar Fehler, aber das liegt dann an unseren Trieben oder an unserer Unwissenheit. Und wir können das eigentlich in den Griff kriegen mit Anstrengung. Wenn wir besser gebildet sind, wenn wir uns einfach unsere Triebe in den Griff kriegen, dann können wir wirklich gute Menschen sein, bessere Menschen. Das war auch die Prämisse der Aufklärungszeit. Wenn wir nur mehr Bildung kriegen, dann werden wir das Schlechte in uns letztlich vielleicht sogar ganz überwinden können. Der Mensch neigt also irgendwie dazu, seine Taten, seine Gedanken, seine Worte nicht in einen direkten Zusammenhang mit seinem Herzen zu bringen, mit seinem Wesen, mit seiner Seele, seinem Charakter. Das war auch schon zu Jesu Zeiten so. Ganz prominentes Beispiel, eine Gruppe von Menschen, von gläubigen Juden, die immer wieder mit Jesus gestritten haben, die Pharisäer. Sie dachten, dass sie großartige Gläubige sind. Und warum? Nicht wegen dem Zustand ihres Herzens, sondern weil sie die jüdischen Rituale befolgten, weil sie in den Gottesdienst gingen, weil sie die Bibel sogar auswendig kannten, weil sie sogar von ihren Kräutern, die sie im Garten ernteten, den Zehnten abgaben, weil sie wirklich von den Standards sehr gut lebten. Aber Jesus, ich glaube, er behauptet hier etwas komplett anderes. Jesus behauptet, dass unsere bösen Gedanken, Worte, Taten einen direkten Draht letztlich haben, dass sie direkt auf unser Innerstes, auf unser Herz zurückzuführen sind. Wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Ein böser Mensch bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist, sagt Jesus. Also wie bei dem Baum. Wenn der Baum gut ist, sind die Früchte nicht schlecht. Wenn der Baum schlecht ist in seinem Innersten, dann können die Früchte nicht gut sein. Jesus behauptet also, dass eine Lüge, und sei es nur eine kleine Lüge oder irgendwas anderes, eine schlechte Tat, nicht nur irgendwie so ein kleines Problem ist, das wir in den Griff kriegen können, mit Anstrengung, sondern dass diese kleine Lüge uns direkt über den Zustand unseres Herzens und unseres Innersten ja aufzeigt. Und ich meine, das ist eine steile These. Ein wunderbarer Theologe, der leider verstorben ist, ich glaube letztes Jahr, R.C. Sproul, der fasste das Ganze mit einem wunderbaren Satz auch zusammen. Er sagte einmal, wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen. Wir sind nicht Sünder in unserem Innersten, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Ja, ein kleiner Unterschied. Wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir in unserem Innersten Sünder sind. Von unserem Wesen her, von unserem Charakter, weil da in unserem Herz ein Problem ist. Weil unsere Wurzel, wenn wir in dem Bild des Baumes sind, eben angefallen ist, weil sie verfault ist oder was auch immer. Ja. Also wir sind nicht gute Menschen, die ab und zu mal schlechte Früchte bringen und ansonsten auch gute. Nein, wenn wir schlechte Dinge tun oder denken oder sagen, zeigt das, dass wir in unserem Innersten ein Problem haben. Diese Behauptung stellt Jesus auf und er ist damit völlig konträr zur damaligen oder zur heutigen Sichtweise des Menschen. Eigentlich sehen wir den Menschen als etwas Gutes an. Und ob das auch bei dir der Fall ist, ob auch du ein Sünder bist, sündigst, weil du ein Sünder bist, ob du auch du ein Problem vielleicht hast, weil du schlechte Dinge tust, sagst oder denkst, das musst du letztlich auch selbst prüfen. Das kann ich nicht beurteilen, wie es in deinem Herzen aussieht. Das kannst nur du und das kann nur Gott. Aber Jesus fordert seine Jünger dazu auf, sich selbst zu prüfen. Prüft eure Früchte. Schaut euch eure Früchte an und von daher könnt ihr Aufschluss bekommen über das, was in eurem Herzen ist. Und ich denke, das ist eigentlich ein ganz guter Ansatz, mal sich zu überlegen, was gibt es so in meinem Leben, was tue ich, was denke ich, was sage ich und sind da vielleicht auch Dinge, die jetzt Gott nicht gefallen, laut diesem Bild eben schlechte Früchte. Wenn es da Dinge gibt in deinem Leben, in meinem gibt es viele, dann, sagt Jesus, ist das auf ein Problem in deinem Herzen zurückzuführen. Deine Wurzel ist verfault. Da ist was wirklich falsch oder krank in dir. Ein kleiner Pilzbefall wird letztlich den ganzen Baum absterben lassen, wenn man nichts tut. Und so sagt Jesus, die kleinste Sünde hat die Auswirkung, dass wir in Ewigkeit verloren sind, weil unser Herz todkrank ist, weil es abstirbt. Und das Herz ist natürlich jetzt geistlich gemeint, unser Wesen, unser Charakter. Wenn dein Herz mit Bösem erfüllt ist, bist du verloren. Das sagt nicht nur Jesus, das sagt die ganze Bibel von vorne bis hinten. Und das ist ja ein Problem. Was kann man da also tun? Was können wir tun, damit wir dieses Problem, zumindest wenn du das auch so siehst, wenn du dich prüfst und sagst, okay, da ist ein Problem, wenn nicht, dann scheint ja alles gut bei dir zu sein. Wenn du aber siehst, okay, es gibt schlechte Frucht in meinem Leben, dann müssen wir uns überlegen, was können wir tun? Wie können wir ja dieses Problem überwältigen? Und da gibt es eine schlechte und eine gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, eigentlich kannst du gar nichts tun. Von alleine kannst du dein Herz nicht retten, nicht heilen. Die gute Nachricht ist, dass dieser jemand, dieser Jesus Christus, an den wir glauben, dass er der Sohn Gottes ist. Und dass er, wenn er behauptet, dass die Sünde darauf zurückzuführen ist, dass wir ein Problem in unserem Innersten haben, dass unser Herz geistlich gesehen krank ist, dann können wir gleichzeitig sehen, dass Jesus einen Grund hatte, warum er auf die Welt gekommen ist. Warum er Mensch geworden ist, warum er den Himmel verlassen hat, den perfekten Ort. Wer sollte denn den perfekten Ort verlassen? Freiwillig. Warum Jesus selbst Mensch wurde, verletzlich wurde und warum er mit Mitte 30 in der Blüte seines Lebens an einem toten Baum hängt und stirbt. Und er ruft kurz vor seinem Tod, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Eine skurrile Geschichte. Aber das, was Jesus dort am Kreuz vollbracht hat, das war eben, dass er das große Problem in unserem Herzen gelöst hat. Die Bibel spricht davon, dass Jesus all unsere Schuld, also diese Sünde in unserem Herzen, auf sich genommen hat. Dass er dafür gestorben ist, verlassen am Kreuz hing und dass er im Tausch dagegen, er nahm dein krankes Herz und gab dir ein gesundes Herz. Seine Gerechtigkeit, seine Sündlosigkeit, seine Gesundheit. Das wird schon im Alten Testament prophezeit, hunderte Jahre bevor Jesus tatsächlich lebte. Und so heißt es zum Beispiel, nehmen wir eine Stelle, Hesekiel 36, da spricht Gott davon, auch bildlich, er sagt, ich will einmal reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all eurer Unreinheit und von allen Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben. Und ich will einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euer Inneres legen und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Und dann sollt ihr in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe, und ihr sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Gott verheißt, dass er sich um das Problem mit diesen kranken Herzen kümmern möchte. Und Jesus hat diese Aussagen erfüllt. Er ist am Kreuz gestorben für deine und meine Schuld und damit ermöglicht er, dass, wenn wir jetzt wieder in dieses Bild vom Baum zurückgehen, wir sind ein Baum, ja, dass unsere Wurzeln, die so verfault sind, dass sie erneuert werden durch seine Liebe, durch seine Gnade, durch seine Gerechtigkeit. Und die Bibel hat ein wunderbares Bild auch wieder an anderer Stelle. Sie spricht davon, oder Gott spricht davon, dass wir das lebendige Wasser bekommen. Das lebendige Wasser, das diesen Baum, das Wasser des Lebens, das diesen Baum durchtränkt und das diesen Baum erneuert. Jesus schenkt uns ein gesundes Herz. Durch seinen Tod, durch seine Auferstehung. Wenn das dir jetzt alles zu bildlich war, zu abgehoben, schauen wir uns vielleicht eine andere Stelle an in der Bibel, die etwas rationaler ist, nämlich Paulus. Paulus beschreibt diese, ja, was da passiert, wenn wir an Christus glauben und er uns erneuert. Er beschreibt es mit eigenen Worten im 2. Korintherbrief. Dort heißt es, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Dieses neue Leben kommt von Gott allein, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. So sind wir jetzt Botschafter Christi und Gott gebraucht um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, als würde Christus es persönlich tun, lasst euch mit Gott versöhnen. Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Jesus nimmt hier ein ganz einfaches Bild. Wir verstehen das alle. Vom Baum und seinen Früchten. Und er sagt, wir Menschen, wir sind eigentlich wie ein Baum. Wenn unser Innerstes ein Problem hat, oder beziehungsweise wenn wir sehen, dass wir schlechte Dinge denken, tun, sagen, dann sehen wir, dass unser Innerstes ein Problem hat. Und er spricht nicht davon, dass gute Bäume manchmal schlechte und gute Früchte bringen, aber eigentlich, ja, sind sie ja gut. Nein, er spricht hier ganz schwarz-weiß. Schlechte Bäume bringen schlechte Frucht, gute Bäume bringen gute Frucht. Wenn da ein paar schlechte Früchte sind, bedeutet das in diesem Bild, der ganze Baum ist schlecht. was nehmen wir jetzt von diesen Worten und von diesem Gleichnis mit? Kurz gesagt, du bist ein Baum. Prüfe deine Früchte. Schau dir deine Früchte, deine Gedanken, Worte und Taten, deinen Lebensstil an und frag dich, ob es Dinge gibt, die Gott nicht gefallen. Und wenn du das feststellen musst, dass da so manches gibt, eventuell, oder dass auch manche gute Dinge, eigentlich gute Dinge, viel zu viel Raum in deinem Leben einnehmen, dann setz an der Wurzel an. Bitte Gott um Vergebung, ändere dein Leben und Jesus wird dein Herz vollkommen erneuern. Und er wird es nicht nur erneuern, er wird es auch füllen. Ja? Das, was in dem Herzen drin ist, das kommt letztlich durch die Früchte zum Vorschein und Gott sagt, ich werde euch erfüllen mit all meiner Gnade und Liebe. Und das gilt auch für dich, wenn du schon an Jesus glaubst, wenn du schon Christ bist. Denn es ist ja eine Realität, dass auch wir Christen, obwohl wir ein neues Herz haben, obwohl wir schon gerettet sind ein für alle Mal, sündigen. Auch wir haben so manche schlechte Frucht in unserem Leben. Jesus erzählt dieses Gleichnis seinen Jüngern, seinen Nachfolgern. Und ich denke, er hat auch das Ziel, dass seine Jünger ihm ähnlicher werden, dass sie diese schlechte Frucht, die Sünde in ihrem Leben immer wieder zu ihm bringen und von ihm verändert werden, von Gott erfüllt werden. Und das bedeutet, dass auch wir Christen auf unser Herz achten müssen. Wir müssen darauf achten. In den Sprüchen heißt es, Sprüche 4, Vers 23, ein ganz wunderbarer Vers, mehr als alles andere behüte dein Herz. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Was in unserem Herzen ist, das kommt durch unsere Gedanken, Worte und Taten heraus. Und deshalb lasst uns darauf achten, auch womit wir unser Herz füllen. Denn das, was wir an uns ranlassen, womit wir uns sehr viel beschäftigen, das prägt uns. Das füllt uns. Und da sollten wir uns auch ab und zu fragen, wie sieht es denn in meinem Herzen aus? Ich glaube an Jesus, aber was nimmt wie viel Raum eigentlich in meinem Herzen an? Was ist mir besonders wichtig? Womit verbringe ich besonders viel Zeit? Worein investiere ich besonders viel Geld und Kraft und Energie? Worüber denke ich viel nach? Worüber rede ich viel? Denn all das, die Antwort darauf, gibt uns Aufschluss auf das, was in unserem Herzen ist. Und vielleicht ist es dran, da das Herz mal neu zu fokussieren. Zu überlegen, okay, vielleicht sind die ein oder anderen Dinge da, die viel zu viel Raum in meinem Leben einnehmen. Vielleicht ist es dran, den Fokus wieder neu zu setzen, und zwar auf das Reich Gottes. Das ist es, wir schauen uns hier einen kurzen Abschnitt aus der Bibel an, aber wir haben uns ja schon einige Predigten, einige Aussagen angehört, die direkt vor unserem heutigen Text stehen. Und Jesus macht eigentlich deutlich, meine Jünger müssen mein Reich in ihrem Fokus haben. Gottes Wille muss ihnen wichtiger sein als ihr eigener Wille. Und das kann nur geschehen, wenn wir an Jesus Christus glauben. Im Matthäusevangelium haben wir genau die gleiche Rede von Jesus. Also dieses Bild vom Baum und den Früchten, etwas ausführlicher als hier. Und Jesus spricht dort etwas an. Er spricht davon, dass wir unser Herz nicht füllen sollten mit gewissen Dingen. Und er zählt einiges auf, zum Beispiel Es sollte uns nicht das Wichtigste sein, gut auszusehen. Wir sollten unser Herz nicht davon erfüllen lassen, Spaß zu haben oder reich zu werden, erfolgreich zu werden. Jesus sagt, schaut euch die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Die Blumen. Es ist jetzt Herbst, aber wir können uns auch die schönen Bäume anschauen. Sie arbeiten nicht, sie spinnen nicht. Und Jesus sagt, ich sage euch, dass selbst Salomo, der größte, mächtigste König der Bibel in Israels, dass selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht so gekleidet gewesen ist wie eine dieser Lilien auf dem Feld. Und dann folgt der ganz bekannte Satz von ihm, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, und so wird euch all das andere zufallen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, und all das andere wird euch zufallen. Gott, der Vater, weiß, was seine Kinder brauchen. Fülle also dein Herz mit Gutem, mit Gottes Gerechtigkeit. Nicht mit dem, was du meinst, ist dir wichtig, mit Geld oder was auch immer. Fülle dein Herz mit Gutem. So wie auch Jesus Christus sein eigenes Leben nicht für wichtiger erachtet hat als den Willen Gottes, seines Vaters, letztlich um dich und mich zu retten. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt eine Zeit des Gebets uns nehmen, in der wir einfach mal stille werden können, jeder für sich, und vielleicht ist irgendwas jetzt in deinem Kopf, geht umher und du musst oder möchtest gerne etwas mit Gott klären. Vielleicht hast du noch nie gebetet und bist verwirrt, was dieser Mann da vorne erklärt hat aus der Bibel. Lass uns eine Zeit nehmen, wo wir einmal zu Gott ins Gebet gehen, ihm alles ausschütten, was uns so beschäftigt, und ihn bitten, uns neu auf seinen Willen, auf sein Reich zu fokussieren. Und ich kann dir sagen, Gott wird dich mit offenen Armen empfangen. Gott hat keine irgendwie Bedenken, egal mit was du vor ihm kommst, egal was du ihm sagst, Gott wird dich mit offenen Armen empfangen. Ich werde die Zeit des Gebets dann abschließen. Lasst uns einen Moment der Stille haben. Herr, wir danken dir, dass du uns kennst und trotzdem liebst. Wir danken dir, dass du uns gerettet hast. Dass du wirklich auf diese Welt gekommen bist, um uns zu retten. Womit haben wir das verdient? Wir wissen es nicht. Und Herr, wir danken dir, dass du uns ein neues Herz schenkst, dass du uns vollkommen neu machst, wenn wir an dich glauben, wenn wir dieses Geschenk annehmen. Du schenkst es uns einfach so. Und Herr, wir sehen aber auch, dass es uns schwer fällt, so zu leben, wie du es möchtest, wie es dich ehrt, wie es deinen Namen groß macht. Du siehst, dass es uns schwer fällt, ja, den Fokus richtig zu setzen in unserem Leben. Und so bitten wir dich, dass du uns hilfst dabei. Wir danken dir für deine Vergebung und wir bitten dich, dass du uns immer wieder durch dein Wort, wie auch heute Morgen, ja, überführst und uns darauf ausrichtest, was dir wichtig ist. Herr, erfülle unser Herz. Mach es voll.